Übung 5a. Hören Sie und lesen Sie den Dialog mit. Guten Tag, ich möchte eine Fahrkarte nach Rostock. Wann möchten Sie fahren? Am 24. Oktober. Um wie viel Uhr möchten Sie fahren? Abends gegen 20 Uhr. Einfach oder hin und zurück? Mit Rückfahrkarte bitte. Wann möchten Sie zurückfahren? Am 25. Oktober, morgens gegen 10 Uhr. Möchten Sie reservieren? Ja, bitte. Erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher, bitte. Das kostet 78 Euro. Hier, bitte. Danke. Hier ist Ihre Fahrkarte. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Vielen Dank.